Das Internet ist für uns alle Neuland. Die Bundesregierung wäre eigentlich dazu verpflichtet, Obama am Flughafen zu verhaften und ihn erstmal zum Verhör abzuschleppen, ihm die Daumenschrauben anzusetzen und ihm mal seine eigene Medizin schmecken zu lassen, ihn zu ohrfeigen, da kommt der gute Bulle, bietet ihm wieder eine Zigarette an oder ein Bonbon und dann kommt der nächste und haut ihm wieder richtig in die Fresse und sagt, wie viel Daten hast du uns denn hier geklaut? Ein kleiner Scherz, meine Damen und Herren. They will be executed tonight, probably within the next half hour, the first husband and wife to die in the electric chair. Hallo. Hier beginnt Niemandsland. Herzlich willkommen. Es ist wieder Samstag, ein neuer Samstag. Der erste Samstag in diesem Sommer, 22. Juni 2013. Ja, es tut weh, in diesen Zeiten ein aufgeklärter, kritischer Bürger zu sein, mit einem klaren Verständnis von Recht und Unrecht, Ehrlichkeit und Lüge, Anstand und Verbrechen, mit klaren Werten für das, was richtig und falsch ist. Es ist hart, in diesen Zeiten ein soziales Gewissen zu haben und jeden Tag beinahe ohnmächtig mit ansehen zu müssen, wie das Verbrechen, die Lüge, das Unrecht, die Schamlosigkeit, das asoziale Verhalten der ökonomischen Eliten zu immer neuen Amokläufen gegen die Zivilisation selbst ansetzt. Es ist unerträglich, in einer verkehrten Welt zu leben, leben zu müssen. Einer Welt, in der die institutionalisierte Lüge sich mit dem Glorienschein der ehrbaren Biederkeit ausstattet. Die Verbrecher, die Richter anklagen. Die Diebe, die Bestohlenen verhöhnen. Ein frömmlerischer Kretin, das Ministerium für Bildung und Wissenschaft leitet. Hinterhältige Dorftrottel als spirituelle Führer verehrt werden. Ein falscher Friedensapostel den nächsten Krieg vorbereitet. Die technischen Errungenschaften dazu missbraucht werden, Menschen und Natur immer unverschämter auszubeuten, zu überwachen, zu bespitzeln, zu betrügen, einzuschüchtern. Verkehrte Welt, in der wir leben und in der die Geizhälse, Pfennigfuchser, Zinswucherer, Abzocker und Betrüger die Weltfinanzen kontrollieren. Dreimal verkehrte Welt, in der die professionellen Terrormanager die friedlichen Protestierer als Gewalttäter und Terroristen beschimpfen. Verkehrte Welt, in der die Massenmörder im Regierungspalast sitzen und Verteidiger der Menschenwürde im Massengrab vermodern. Verkehrte Welt, wo der Bankier dir vorrechnet, 3 plus 7 ist 6,9. Verkehrte Welt, in der dressierte Lackaffen in Plastikuniformen den Ton angeben, wo das Gebrüll der Marktschreier die Worte der Vernunft übertönt. Verkehrte Welt da draußen. Willkommen im Niemandsland.

Der Künstler Zülfü Livaneli kämpft gegen die Einschränkung von Demokratie und Meinungsfreiheit in der Türkei. Livaneli hat einen Roman über Ehrenmorde in der Türkei geschrieben. Glückseligkeit, so heißt der Roman, handelt davon, wie in Anatolien die junge Mayrem von ihrer Familie in einem Stall gefangen gehalten wird. Ihr Onkel, der Clanchef, hat sie vergewaltigt. Jetzt soll sie sterben, damit die Ehre der Familie wiederhergestellt wird. Umbringen soll sie ihr vom Militär zurückgekehrter Cousin. Livaneli schafft es bereits, in dieser inzwischen verfüllten Geschichte aktuelle gesellschaftliche Themen in eine stimmige Dramaturgie zu bringen. Auch sein gerade erschienener Roman Serenade für Nadja ist solch ein Thesenroman, der menschlich anrührende Schicksale in Figuren kleidet und sie politisch existenzielle Dinge verhandeln lässt. Yatar gül harmanı gibi, canımın dermanı gibi. Yatar gül harmanı gibi, canımın dermanı gibi. Her yanında. In dem Roman Serenade für Nadja nimmt sich Livaneli, obwohl es sich im Kern um ein Zwei-Personen-Stück handelt, mehrerer großer Themen der Weltgeschichte an. Der alte deutschstämmige Professor Wagner kommt aus den USA zu einem Kongress nach Istanbul und wird von Maya, die an der Universität für die Betreuung ausländischer Gäste zuständig ist, begleitet. Wagner will sich mit einer auf der Geige gespielten Serenade von seiner Frau Nadja verabschieden, die 1942 zusammen mit über 700 anderen jüdischen Flüchtlingen im Schwarzen Meer vor Sile ertrunken ist. Es geht in dem Buch um heimatlose deutsche Professoren in der Türkei in den 30ern, um die von den Deutschen verfolgten Juden, die türkische Regierung, die die Flüchtlinge nicht an Land ließ, um die Engländer, die eine Weiterfahrt des Schiffes nach Palästina verhinderten, und um die Russen, die die Struma schließlich versenkten. Maya wird durch diese Reminiszenz auch mit der Vergangenheit ihrer Familie konfrontiert. Sie erfährt, dass eine Großmutter Armenierin, die andere eine Krimtatarin war. Diese und andere Geheimnisse werden auf über 300 Seiten langsam wie die Schalen einer Zwiebel enthäutet. Das ist spannend bis zum letzten Satz, der gleichzeitig das Credo des Romans ist. Denn überleben kann nur ein Mensch, dessen Geschichte erzählt wird. Warum treffen diese Fragen erst jetzt auf so ein großes Interesse? Es sei der Zeitgeist, sagt Zülfü Livaneli, der sich in der Türkei geändert habe. Die Leute würden wieder mehr lesen, seien neugieriger und ließen sich nicht mehr mit den Atatürk-Parolen über die Geschichte abspalten. Offenbar hat er mit seinen Büchern einen Weg gefunden, die Menschen zu berühren und dieses Bedürfnis zu stillen. Für die Leser sei die deutsch-türkische Verstrickung im Zweiten Weltkrieg auch so etwas wie ein zarter Hinweis, dass die gemeinsame Geschichte Deutschlands und der Türkei nicht erst mit den Gastarbeitern begonnen habe, sagt Livaneli. Muss er darauf besonders hinweisen? Wenn ich ehrlich bin, komme ich nicht gern nach Deutschland, sagt er. Es gebe hier fertige Bilder von den Türken. Demnach ist der Mann aus Anatolien und Gastarbeiter. Seine Frau trägt Kopftuch und er betet. Türken wiederum glaubten, die Deutschen würden ihre Töchter die schlimmsten Dinge machen lassen und bezeichnen das als Freiheit. Halb amüsiert, halb erschrocken reagiert Livaneli darauf, wie er selbst in Deutschland gesehen wird. Eine große Tageszeitung wollte ein Interview und Fotos mit ihm machen. Der Fotograf hatte die Idee, Livaneli in einem Dönerladen zu fotografieren. Warum soll ich einen Döner in der Hand halten, fragte sich Livaneli. Wo ich doch Vegetarier bin. Wenn Bob Dylan nach Berlin kommt, fotografiert man ihn doch auch nicht bei McDonald's. Müzik nefesinle, nefesinle. Bir daha bulursaydım nefesin, nefesinle. Zülfü Livaneli, die Stimme im Hintergrund, ein Lied von ihm selber gesungen. Zülfü Livaneli. In der Türkei ist der 66-Jährige seit Jahrzehnten eine Legende und der Vergleich mit Bob Dylan nicht kokett, sondern legitim. 1974 veröffentlichte Zülfü Livaneli sein erstes von bisher fast 30 Alben als Liedermacher mit revolutionären Liedern. Es waren die Zeiten, als rechte und linke Organisationen darum stritten, wer in der Türkei für die Revolution zuständig sei und schließlich das Militär mit mehreren Putschen allen zeigte, wer Herr im Land ist. Livaneli verlegte kritische Bücher, kam ins Gefängnis und musste fliehen. Mehrere Jahre lebte er in Schweden, Frankreich und Griechenland. Als er 1984 in die Türkei zurückkehren konnte, erlebte das Land das bisher größte Konzert seiner Geschichte. Mehr als 1 Million Menschen hießen den Sänger willkommen. Was Zülfü Livaneli mit der griechischen Sängerin Maria Faranturi begonnen hatte, setzte er mit dem Komponisten Mikis Theodorakis fort. Jeder sang die Lieder des anderen. Sie komponierten füreinander, traten in Griechenland und in der Türkei zusammen auf, nahmen gemeinsam Platten auf, die bald in jedem türkischen wie griechischen Haushalt gespielt wurden, der über einen Plattenspieler verfügte. Ihnen gelang, was die Politiker nicht schafften, eine neue Freundschaft zwischen Griechen und Türken zu begründen. Trotz Büchern, Filmen und Konzerten wollte Livaneli immer auch das Schwierigste wagen und die Welt verändern. Er ließ sich daher 1994 überreden, zur Bürgermeisterwahl in Istanbul anzutreten. Er kandidierte für die kleine sozialdemokratische SHP, lag in den Umfragen vorn und verlor dennoch. Man sprach von Wahlmanipulation. Gewonnen hatte übrigens der Kandidat der Wohlfahrtspartei Recep Tayyip Erdogan, heute als AKP-Vorsitzender und Ministerpräsident mächtigster Mann der Türkei. Eben jener Erdogan, der gerade mit so brutaler Gewalt die Proteste der Menschen niederknüppeln lässt. Wie beurteilt Livaneli die Lage im Land und Erdogans Politik? Die türkische Gesellschaft driftet in drei große Blöcke auseinander. Zum einen seien da die bisher bestimmenden Säkulären, die weltlich und westlich orientierten Eliten in den Großstädten und an der Ägäis. Zum anderen die islamisch orientierte Landbevölkerung, die es auch in den Städten gäbe und die immer weiter in die Städte ziehe. Und schließlich die Kurden, die sich von beiden Gruppen absetzten. Der Türkei gehe es aber doch wirtschaftlich besser, seit die AKP regiere, oder? Ja, sagt Livaneli, Erdogans Leute in Verwaltung und Wirtschaft machen eine kluge Politik. Sie erfüllen die Erwartungen des Volkes, gewähren großzügig Kredite, bauen Straßen, haben das Gesundheitswesen und die Rente reformiert. Gleichzeitig finde eine Art ziviler Putsch statt. Still und leise würden an den entscheidenden Stellen die Verantwortlichen ausgetauscht und mit Parteigängern der AKP besetzt. Demokratie und Meinungsfreiheit werden immer stärker eingeschränkt. Die AKP-Leute erwarten, dass die Menschen dankbar sind. Wer sie kritisiert, bekommt Probleme. Hunderte Journalisten und über 9000 Kurden sitzen in Haft. Wer in der Türkei angeklagt wird, für den gelte nicht wie in Deutschland die Unschuldsvermutung, sondern für den gelte vom ersten Tag an die Schuldvermutung. Er gilt als schuldig. Das war übrigens gerade auch im Hintergrund die Stimme des Meisters Zülfü Livaneli selber. In Deutschland auch sehr bekannt, Zülfü Livaneli, von seinen Auftritten in Berlin und dem berühmten Album, das er gemeinsam mit Maria Faranturi aufgenommen hat und das in vielen deutschen Plattenschränken wahrscheinlich immer noch als Vinylscheibe oder mittlerweile als CD steht. Ist Erdogan ein kluger Staatsmann oder ein Islamist? Er ist klüger, als wir alle gedacht haben, sagt Livaneli lächelnd. Er hat eine Vision, er weiß, was er will und ist tief in seinem Herzen ein traditioneller Muslim. Er wolle als der Führer der muslimisch-arabischen Welt anerkannt werden und deren Interessen durchsetzen. Von den Europäern will er technischen Fortschritt und Geld. Die Europäer wiederum akzeptieren ihn, weil er ihnen den Türken gibt, den einfachen Anatolier, wie man ihn hier erwartet und kennt. Die anderen Türken, die andere Türkei, die Goethe und Kleist liebt und die Türkei von Yaşar Kemal, treten hinter diesem Bild zurück. Und die politische Opposition, hängt ihr Unvermögen mit Erdogans autoritärer Politik zusammen oder ist die AKP so stark, wie die republikanische CHP so schwach ist? Die CHP, die jahrzehntelang die türkische Politik in Atatürks Sinne dominiert hat, sagt Livaneli, ist eigentlich Geschichte. Mit ihr sei ein Eintreten für Menschen- oder Frauenrechte oder der EU-Beitritt nicht zu machen. Sie gebe sich zwar immer noch sozialdemokratisch, sei aber nationalistisch. Die SPD in Deutschland hatte die Arbeiterbewegung im Hintergrund. Die Basis der CHP sind das Militär und der Kemalismus. Was ist mit den Türken in Deutschland? Wenn unsere Landsleute, anstatt an ihren Traditionen und archaischen Sitten und Bräuchen festzuhalten, die Chance genutzt hätten, etwas von der Kultur in diesem Land aufzunehmen, dann hätte auch die Türkei etwas davon. Aber auch den Deutschen scheine das egal zu sein. Können Sie mir sagen, fragt Livaneli, warum die Deutschen von der Türkei nicht mehr erwarten? Das waren Gedanken aus einem Artikel, den ich leicht verändert vorgetragen habe, aus der Zeitschrift Cicero von Mai 2013. Die Autorin ist Frau Nekla Kelek. Die ist Sozialwissenschaftlerin und Frauenrechtlerin. Zuletzt erschien von ihr Huria. Huria heißt Freiheit. Die arabische Revolte und die Frauen. Kadem basam geldin, sağ olsam gelmez idin, öldüm yasam geldin. Sağ olsam gelmez idin, öldüm yasam geldin. Nesine yar nesine, ölürüm ben sesine, bir daha vursaydı nefesim nefesine, bir daha vursaydı nefesim nefesine. Yüreğim düştü derde, saçın yüzüne perde, yüreğim düştü derde, ayak üstü duramam, seni gördüm yerde, ayak üstü duramam, seni gördüm. Nesine yar nesine, ölürüm ben sesine, bir daha vursaydı nefesine nefesine, bir daha vursaydı nefesine nefesine. Ich bin Horst, ich komme gerade vom Arbeitsamt. Ich wünsche allen Radiohörern schönen Tag, wunderbar, alle toll. Hier scheint die Sonne, ich hoffe es bei euch auch. Radio Kontrabanda 91,4 FM. Sommeranfang in Katalonien, Sommeratmosphäre über der Stadt hier im Zentrum von Barcelona. Guten Morgen noch einmal für all diejenigen, die jetzt erst an den Kaffeetischen daheim sitzen und auf UKW, auf ihren Empfangsgeräten 91,4 FM eingestellt haben. Die hören uns nämlich jetzt direkt. Und auch möchte ich im Studio Werner begrüßen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Also ich möchte mich dem völlig anschließen. Was, wem willst du dich anschließen? Was unser Freund aus Berlin vorher gesagt hat. Hey Typ, schönen Tag, wünsche ich allen Hörerinnen. Das war Hotte aus Berlin. Hotte ist übrigens einer der genialsten Stimmenimitatoren, die ich kenne. Ein Junge, der war damals erst 17 und der kann alle Stimmen nachmachen, die du ihm vorgibst. Eine besondere Nummer, die er sehr gut drauf hatte, war Kanzler Schröder. Dann aber auch alle möglichen anderen Politiker, sogar ältere wie Willy Brandt, hat er täuschend echt nachgemacht. Vielleicht hört er uns gerade. Ja, wir hatten zu Eingangs etwas über die Türkei erzählt, beziehungsweise einen Hintergrundbericht. Interessant, dass der Liedermacher und Autor Zülfü Livaneli 1994 sich hat überreden lassen, zur Bürgermeisterwahl in Istanbul anzutreten. Sein Gegenkandidat, der war natürlich der AKP-Vorsitzende Erdogan, der heute Ministerpräsident ist. Und damals schon wurde ganz klar, zum Teil auch bewiesen, dass die Wahlen gefälscht waren zugunsten dieses Erdogan, weil er selber nämlich monatelang in den Wahlvorhersagen immer vorne lag. Und genau am Wahltag gab es dann einen großen Rückschlag. Hihi, wie seltsam. Wir wissen natürlich, diese Herren spielen nie sauber. Sie spielen immer schmutzig. Das ist der Vorteil, den sie immer haben, dass sie schmutzig spielen. Die eigenen Regeln, die sie selber so gerne aufstellen, sobald diese Regeln sich nicht ihrem Willen unterwerfen, werden die Regeln eben entweder schmutzig unterlaufen oder brutal geändert. Das ist eben auch eine Charakteristik der Macht. Today, Adam Spies, Julius and Ethel Rosenberg appealed their sentence of death, and four times they were unsuccessful. They will be executed tonight, probably within the next half hour, the first husband and wife to die in the electric chair. Am 19.06.1953 wurden Julius und Ethel Rosenberg in den USA hingerichtet. It's now more than 2 years since they were first sentenced to die. Ein erschütternder Justizirrtum, wenn man das überhaupt so nennen darf, eine politische Intrige, die zeigte, was es bedeutet, in einem Regime leben zu müssen, das selber über Atomwaffen verfügt, aber jeden anderen, der Atomwaffen herstellen will, als absoluten Feind betrachtet und niedermachen will. Es gab eine Spionagehysterie im Kalten Krieg in den USA. Am 17. Juli 1950 wurde Julius Rosenberg in New York vom FBI mit der Begründung verhaftet, er habe Atomspionage für die UdSSR betrieben. Seine Frau Ethel wurde einen Monat später festgenommen. Als 1949 die erste sowjetische Atombombe detonierte, war die Führung der USA überzeugt, dass dies nur durch Spionage möglich war. Tatsächlich wurde im Februar 1950 der Wissenschaftler Klaus Fuchs verhaftet. Er gestand, Zeichnungen an die Sowjets geliefert zu haben, und ein Dominoeffekt setzte ein. Fuchs nannte einen Raymond, der als Übermittler tätig war, der wiederum einen Soldaten belastete, der ihm geheime Dokumente geliefert hatte. Es war David Greenglass, Ethel Rosenbergs Bruder. Greenglass belastete seinen Schwager Julius, später auch seine Schwester. Wie belastet man Leute? Natürlich unter Folter. Wenn man nicht mehr kann, wenn man es nicht mehr aushält. Und das heißt nur, nennen Sie Namen, dann kommt einem wahrscheinlich, spuckt man mit dem blutigen Zahn irgendeinen Namen aus, den man gerade im Kopf hat. Das war ja seine Schwester. Ethel und ihr Mann wurden am 5. April 1951 zum Tode verurteilt. Die Entscheidung des Gerichts löste weltweit Proteste aus. Sogar Papst Pius XII. Intervenierte. Doch Präsident Eisenhower lehnte eine Begnadigung ab. Beide wurden heute vor 60 Jahren auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. 2001 gestand Greenglass seine Falschaussage in Bezug auf Ethel Rosenberg. Der Hintergrund? Seine eigene Frau stand ebenfalls unter Spionageverdacht und ihm wurde zugesagt, sie würde verschont, wenn er seine Schwester belasten bzw. ausliefern würde. Wir gedenken dieser Leute, dieser unschuldigen Opfer, der Spionagehysterie im damaligen USA-Regime im Kalten Krieg. For Rosenberg. Demand you be afforded sufficient time to consider this. Heute geht es ein bisschen historisch zu hier im Niemandsland. Eine zweite historische Meldung aus dem Brockhaus Geschichtskalender ist die Meldung vom heutigen 22.06. Am einem 22.06.1938 boxt Max Schmeling in den USA gegen Joe Louis. Und das war natürlich mehr als ein Boxkampf, das wissen wir, beziehungsweise die historisch Interessierten. 1936 hatte Max Schmeling, der lebte von 1905 bis 2005, in der 12. Runde den braunen Bomber Joe Louis, der lebte von 1914 bis 1981 in New York, K.O. geschlagen. Sein Sieg über den Farbigen schlachtete das nationalsozialistische Regime propagandistisch aus. Hitler tönte: Jeder Deutsche kann heute stolz sein. Zwei Jahre später, heute vor 75 Jahren, wendete sich das Blatt. Schmeling wurde nach nur 124 Sekunden ausgezählt und unterlag in dem von den Nazis hochstilisierten Kampf der Rassen. Die gesamte Weltöffentlichkeit verfolgte das Ereignis. Hier traten nicht nur zwei Supersportler gegeneinander an, sondern das nationalsozialistische Deutschland gegen die USA. Eine Diktatur gegen eine sogenannte damals freie Welt, schwarz gegen weiß. Wobei man natürlich sagen muss, dass in den USA zu dieser Zeit ebenfalls eine strenge Apartheid herrschte und in den Südstaaten auch Schwarze von Ku Klux Klan-Leuten in die Bäume gehängt wurden bzw. umgebracht wurden. Bis dahin, also bis zu seiner Niederlage, war Schmeling eines der großen Aushängeschilder für die NS-Propaganda. Nach der Niederlage existierte der Boxer für Hitler nicht mehr. Schmeling, der die Anordnung des Reichssportführers ignorierte, sich von seinem amerikanisch-jüdischen Manager Joe Jacobs zu trennen, musste als einziger deutscher Spitzensportler aktiv am Zweiten Weltkrieg teilnehmen. 1940 wurde er in die Wehrmacht einberufen. Mit seinem großen Rivalen Joe Louis verband ihn bis zu dessen Tod 1981 eine Freundschaft. Sie kennen meinen Namen? Sie sind bekannter als Hitler. Max Schmeling sinkt zu Boden. Es war ein unfairer Schlag. Der Ringrichter muss jetzt entscheiden. Legt euch die Qualifikation. Der neue Champion, Max Schmeling. Wenn du dich beweisen willst, Max, dann verteidigst du den Titel. Wenn ein Sieg nichts zählt, dann zeigst du beim nächsten Kampf, dass du ihn zurechtdrehst. Und ein Neubeginn der einzige Weg ist. Du kannst dich doch nicht ewig verkriechen. Komm. Ich habe Tisch reserviert. Wissen Sie, ich wünschte, ich könnte das auch hier unter zum Wildenswerbens richtig austeilen. Im entscheidenden Kampf. Wir kriegen nur Anfragen von schwachen Gegnern, von Nobodies, von Anfängern. Sie wollen alle nur auf deinen Zug aufspringen. Es gibt jemanden. Kein Fall, Max. So dumm kannst du nicht sein. Ich habe ihn kämpfen sehen. Keine Chance. Um Anerkennung. Was wir im Hintergrund hören, ist der Filmtrailer des Films Max Schmeling, der deutsche Kinotrailer, übrigens mit Henry Maske und Heino Fersch, am 7. Oktober 2010 im Kino angelaufen. Der Film handelt von eben der Karriere und dem Schicksal von Max Schmeling, dargestellt durch Henry Maske. Das Ganze beginnt in Kreta 1943. Der deutsche Soldat Schmeling bekommt den Auftrag, einen englischen Kriegsgefangenen zu überführen. Auf dem Weg kommen sich die beiden Gegner langsam näher und irgendwann beginnt Schmeling zu erzählen. Von seinem ersten Weltmeisterschaftskampf 1930, von seiner Liebe zur berühmten Schauspielerin Andy Ondra, Susanne Wüst, die er dann später heiratete, von seinem berühmten Kampf gegen Joe Louis 1936, vom Rückkampf, den er durch K.O. verliert, und von dem immer größeren Ärger, den sich Schmeling mit dem Reichssportführer und anderen Spitzen der Nazi-Diktatur einhandelt, bis er schließlich eingezogen und, wie gesagt, in den Krieg geschickt wird. Eine deutsche Legende. Du bist Max Schmeling, der Champion. Du wirst kämpfen, mein Junge. Ja, ein paar Eindrücke von einem großen Boxer, Max Schmeling. Der hat ja auch gesungen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, Werner. Nee. Ja, Max Schmeling. Nee, aber ich erinnere mich an den Namen schon, seit ich ein kleines Kind war, weil meine Eltern, die das eben live mitgekriegt haben, da unter den Nazis, haben mir oder uns, den Kindern, erzählt, dass sie da nachts aufbleiben durften, um sich das anzuhören, diese Geschichte, diesen Rückkampf in USA, ja, und dann hat er gleich ganz schnell durch K.O. verloren. Ja, aber gut, wenn damals Brot und Spiele, waren die Spiele das hier für die Nazis, die dann versucht haben, daraus Profit zu schlagen. Und heute, was ist heute los? Fußball? Messi. Heute haben wir Messi. Aber gut, also wenn wir nach Brasilien gucken, Brot gibt's ja auch ein bisschen mehr als vor 20 Jahren noch. Aber trotzdem, das mit den Spielen, das scheint nicht mehr so zu funktionieren in letzter Zeit. Nee. Die haben im Moment diesen, wie heißt das, Copa de Confederaciones. Confederations Cup, ja, so nennen sie das auf Englisch. Nächstes Jahr soll die Weltmeisterschaft dort sein. Noch zwei Jahre später Olympische Spiele, ja. Aber irgendwie scheinen die Leute in Brasilien jetzt doch zu merken, dass das nicht alles ist, dass es noch was anderes gibt. Ne? Diese Bewegungen ohne Führung und ohne Programm und ohne sichtbare Strukturen, politische Strukturen, die verpuffen in ein paar Wochen und dann wird das auch vorbei sein. Das ist einfach vorauszusehen. Das muss nicht so sein. Strukturen, die sind ja nicht von vornherein schon da, ne? Die entstehen ja im Laufe vom Kampf, ne? Und also dort erstmal gegen Korruption, dann überhaupt soziales Elend, Misswirtschaft im Zusammenhang mit diesem Stadion, Umbau da. Und da geht es wirklich ab. Angefangen hat die Sache da mit der Erhöhung der Transportmittel, Metro und eigentlich im Prinzip um eine lächerliche Summe, aber da zeigt man sich dann, zeigt sich halt dann wieder, dass oft braucht es nur so einen ganz kleinen Anlass, ne, und das bringt dann dieser Tropfen das Fass zum Überlaufen. Also jetzt war vor 2 Tagen über 1 Million Leute auf der Straße in mehr als 100 Städten. Straßenschlachten, brutale Polizeieinsätze, Tränengas, Pfefferspray, Knüppel und das ganze Arsenal eben. Ne? In Brand gesetzte Barrikaden, Autos gebrannt, geplünderte Geschäfte natürlich, ne? Und dann Hunderte von Verletzten und auch Hunderte von Festgenommenen, 2 Tote inzwischen schon. Ne? Diese Dilma Rousseff da, die Präsidentin, die hat so bis gestern noch getönt, die Proteste sind Beweise für die Demokratie, wir müssen auf die Stimme der Straße hören und so, hat aber ihre Japanreise ganz schnell abgesagt, ne? Und ist da geblieben und jetzt soll sie das Militär holen, damit natürlich die Plünderung, so, das kann man ja nicht mehr zulassen. Wahrscheinlich ist das da die Ausrede. Ne? Wir wissen ja auch, wie es aussieht. Wenn sowas erstmal losgeht, dann kommt natürlich auch alles Mögliche an und plündert dann heftig mit und nutzt natürlich dann auch die Wirren solcher Ereignisse, um das eigene Süppchen zu kochen. Das dürfte besonders in einem Land wie Brasilien, wo ja auch sehr viel Kriminalität und Bandenunwesen herrscht, dann natürlich auch noch ein zusätzlicher Faktor sein, der ins Spiel kommt, wenn so etwas passiert. Dann sind natürlich Diebe, Mörder und Vergewaltiger auf den Straßen und fangen an, eben diese Situation für ihre Zwecke auszunutzen. Ja, oder vorher, weil du vorher die Türkei auch erwähnt hast, ne, auch da gehen die Proteste weiter, ne, und das funktioniert einfach nicht mehr, diese Geschichte, die Leute da für dumm verkaufen zu wollen. Also in der Türkei auch dieser Aspekt, ne, eben Korruption und Freiheit, mehr Freiheit, also viele Leute aus der Mittelschicht machen da mit, ne. Und am Ende bleibt ihnen eben nichts anderes mehr übrig, als wieder noch nicht mit den Militärs, sondern im Moment mit der Polizei dagegen vorzugehen. Und die haben in den letzten 3 Wochen dermaßen viel Reizgas verschossen, 130.000 Patronen, dass es jetzt knapp wird. Ne? Die müssen jetzt ganz schnell nachrüsten mit 2 Pfefferspray, mehr Tränengas, wollen 60 neue Wasserwerfer haben. Ja, und die suchen aber chemische Waffen in Syrien, ne? Das darf man auch nicht vergessen, ne? Syrien hat die rote Linie überschritten, die haben Giftgas eingesetzt gegen die Bevölkerung. Tränengas, meine Damen und Herren, ist Giftgas. Pfefferspray ist Giftgas und kann auch in einem gewissen Maße zu schweren Krankheiten und zum Tode führen, das darf man nicht vergessen. Wenn die Herren also aufschreien in Wall Street und der London City, Giftgas in Syrien, dann sollen sie mal zu ihrem Freund Erdogan gucken, was der da macht, oder nach Frankfurt. Also nach Bankfurt besser gesagt. In der Türkei hat es also außerdem über 3000 festgenommen, auch schon mehrere Tote gegeben, ne? Und in Brasilien jetzt sind seit gestern 2 und der erste war ein 20-jähriger Junge, der vom Auto offenbar bewusst angefahren wurde, der ist mit dem Auto voll in die Demonstranten reingefahren. Und die zweite Tote war eine schon ältere, etwas ältere Putzfrau, die eben dermaßen eingenommen wurde von Tränengas, dass sie dann gestorben ist. Gut, dann hören wir mal rein in das Lied Das Herz eines Boxers. Max Schmeling singt himself. Was hat der Boxer vom Leben der Welt? Das muss er meiden, was ihm grad gefällt. Sucht er sich manchmal fürs Herz einen Schatz, hat er im Ring keinen Platz. Was hat ein Boxer mit Liebe zu tun? Wie darf er tun, was er will? Heilt er sein Herz, dann ist alles bald vorbei. Dann ist um ihn auf einmal still. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Sorge, im Ring der Erste zu sein. Und schlägt einmal sein Herz für eine Frau, stürmisch und laut. Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, sonst schlägt ihn der nächste Knockout. Unsere liebe Iris voll in das Lied reingeschrien, Das Herz eines Boxers von Herrn Max Schmeling. Das ist natürlich richtig gerappt, das ist noch nicht mal gesungen. Singen konnte der wahrscheinlich überhaupt nicht. Der hat einfach nur die Wörter ausgestoßen. Aber toll, sympathisches Lied, wirklich Das Herz eines Boxers. Dazu auch auf YouTube die Fotos, die sind natürlich klasse. Da sieht man wirklich die Fotos der Epoche. Vor allem jeder Satz ist ein praktisch Hieb. Eine ganz profunde Wahrheit. Jeder Satz ist ein Schlag in den Magen, der, sagen wir mal, der Leute, die von Boxen keine Ahnung haben. Da wird nämlich geschlagen. Bum, bum, bum. Ja toll, also Him Niemandsland, 22.06.1938, der erste Kampf von Schmeling gegen Joe Louis. Ein Kampf gewonnen, ein Kampf verloren und dann waren sie Freunde bis zum Ende. Eigentlich eine tolle Geschichte. Der Satz ist einfach, es ist so wie es ist. Viele Ziele sind beweglich, man muss sehen, was man wirklich trifft. Und so beweg ich mich zwischen Zug und Bahnhof. Trotz Fahrplan fühle ich mich oft verfahren und planlos. Ich sehe die Städte nachts, die Menschen, wie sie ausgehen. Und sie mich lesen, rappen, moderieren und auflegen. Es bleibt aufregend, ganz egal wie oft wir auftreten, kann ich als alter Hase noch von Gänsehaut reden. Die angespannte Atmosphäre, die ich immer wieder brauche. Im Rampenlicht trete ich das Lampenfieber aus. Mein Lebenslauf reißt mich von euch weg wie eine Stromschnelle. Doch spüre ich euch im Rücken, wenn ich mich vors Mikrofon stelle. Für euch bin ich mobil erreichbar für die Notfälle. Doch hält mein Handy mich gefangen wie eine Telefonzelle. Wir bleiben in Verbindung, nur wer spricht, versteht sich. Es geht uns gut, es geht voran, denn es geht uns ähnlich. Ich hab vielleicht so vieles nicht gemacht, so viel nicht angepackt, so viel mich nicht getraut. Doch wenn so viel zusammenkommt, dann bin ich wie erstarrt und kann nicht aus meiner Haut. Doch ihr habt mir gezeigt, dass es auch noch pleiten weitergeht, ihr habt an mich geglaubt. Und deshalb bin ich hier, weil ich weiß, was auch passiert, es gibt wen, der nach mir schaut. Ich will nicht jammern, denn ich will nichts daran ändern. Das Gefühl von Heimweh kennt man mit der Zeit. Nur verdrängt man viel zu leicht, dass wenn man zu wenig teilt, manche Türen sich verschließen, weil ein Zeitfenster nicht reicht. Es schleicht sich ein Vielleicht zwischen jede Aussage, ob ich auch da bin. Vielleicht muss ich auch dahin, so wird Plan zum Wahnsinn. Es ist doch Wahnsinn, was passiert. Und klar bin ich konzentriert darauf, dass aus dem Wird schon werden auch was wird. Es ist nicht einfach, Erfolg ist nicht erwartbar. Und meistens folgt dem Katzenjammer noch ein langer Kater. Doch es geht uns gut, es geht voran und alles geht vorbei. Es kommt schon hin, wir kommen an, zumindest wieder heim. Es gab so viel zu reden, wir haben nichts gesagt, weil uns der Stolz nach Misserfolg zu oft auf unseren Lippen lag. Wir müssen es jetzt probieren, weil es später nichts mehr bringt. Aus uns kann nichts mehr werden, weil wir schon was sind. Ich hab vielleicht so vieles nicht gemacht, so viel nicht angepackt, so viel mich nicht getraut. Doch wenn so viel zusammenkommt, dann bin ich wie erstarrt und kann nicht aus meiner Haut. Doch ihr habt mir gezeigt, dass es auch noch pleiten weitergeht, ihr habt an mich geglaubt. Und deshalb bin ich hier, weil ich weiß, was auch passiert. Es gibt wen, der nach mir schaut. Ja, das war's. Fiber, Rotel, 2009. Danke dafür an Flipfact, Redrum, Rioma, Donato, Mnemonic. Wir sind Kopfhörer, Recordings. Monaco, Branson, Came Fresh, Demographics, Functionist, Super City, Fat Cat One, Texter, Fettes Brot, Selector Red, Afro Torch, Styboss, Waldi, Resma, The Electras, DJ Edward Scissorhand, Mieze Medusa, KTMC, Lydia Daher, Emel, Maggie, Glamalicious, 081, Tonträger, Record, Good Child, Comfort, Mexican Elvis, The Boys with the Girls in the Back. Und all die anderen, die oben halten, womit wir unten sind. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht euch gut. Another speech from me. wie schnell sich die Symbolik ändert. Das Konterfei Barack Obamas stand vor ein paar Jahren noch für ein junges, frisches, demokratischeres Amerika. Die Hoffnung war er für alle Leute, die eine bessere Welt, ein besseres Amerika wollten, nach diesen schrecklichen Bush-Jahren mit Lüge und Kriegen und Folter und allen anderen möglichen Schweinereien. Und auf einmal haben wir diesen Friedensapostel Obama, den man so vorschnell mit dem Friedensnobelpreis beglückt hatte. Nun haben wir ihn und was geschieht? Guantanamo ist nach wie vor offen. Da wird weiter außerhalb jeden internationalen Rechts gefoltert. Es werden Menschen da festgehalten, ohne jede Rechtsgrundlage. Und der nächste Skandal, der jetzt da ist, ist eben diese große Abhöraffäre, dieser Lauschangriff auf alle Welt. Und nicht nur Lausch. Die Bespitzelung geht natürlich auch viel tiefer. Die CIA kann natürlich über alle Kamerasysteme der Welt verfügen. Sie kann sich in jedes Kamerasystem einhaken und die Leute auch wirklich sehen. Diese Enthüllungen haben die Weltöffentlichkeit geschockt, die Menschen, die es betrifft. Aber wen sie nicht geschockt haben, sind die Regierungen. Die Enthüllungen eines weltweiten Überwachungsprogramms der USA erregt deutsche Bürger und Datenschützer. Aber Bundesregierung und Sicherheitsbehörden, die reagieren erstaunlich zurückhaltend. In Wahrheit profitieren sie auch vom US-Programm und, noch schlimmer, die verfolgen selber ähnliche Pläne. Das sagt der Spiegel zum Beispiel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Es geht um das sogenannte Überwachungsprogramm PRISM, von dem haben wir letzte Woche sehr ausführlich berichtet. Ich werde das nicht nochmal alles erklären und wiederholen. Ich glaube auch die meisten Leute, die uns jetzt zuhören, wissen das und kennen das noch. Was allerdings sehr interessant ist, sind ein paar Details. Der NSA-Chef, der Chef der größten Spitzelbehörde der USA, der sogenannten National Security Agency, ist ein gewisser Mr. Alexander, nennen wir ihn auf Deutsch, mit Hilfe direkter Zugänge erfuhr die Welt zu den Servern, direkter Zugänge zu den Servern von den amerikanischen Spitzelprogrammen, dass sie nämlich jede Form von digitaler Kommunikation mitlesen, mithören und speichern können und das auch fleißig tun. Man erfuhr auch, dass die Amerikaner bevorzugt in Deutschland schnüffeln, mehr als in allen anderen Staaten Europas, auch interessant. Und in Zeiten des Kalten Krieges wurde das ja immer als positiv ausgelegt. Ja, die Amerikaner, ne, wenn die Deutschen von den USA als großen Bruder sprachen, der große Bruder. Nun hat dieser Ausdruck großer Bruder aber doch mehr den Orwellschen Sinn bekommen, eben als der große Spitzel, der uns alle bewacht, beschattet und abhört. Ich weiß nicht, Werner, du lebtest doch damals auch mal eine Zeit in Berlin. Kannst du dich noch an dieses Knacken im Telefon erinnern und an dieses leise Sirren der Aufnahmegeräte? Die hatten da immer kleine Tonbänder und sobald man in Berlin irgendwo ein Telefon abnahm und anfing zu wählen oder gewählt hatte, hörte man plötzlich ein und dann drehte die Spule zurück und dann, und dann wurde das aufgenommen. Das ist passiert sowohl an der Uni wie auch zu Hause, wie auch auf der Arbeit. Ja. Ich kann mich noch an ein Ding erinnern. Nehme ich einen Hörer ab und will anrufen und plötzlich bin ich mittendrin in einem Gespräch von zwei anderen. Und dann habe ich mir den Spaß erlaubt zu sagen, legen Sie sofort die Hörer aus. Wir vom Verfassungsschutz, wir brauchen die Linie. Oh, den hast aber den Schreck Ihres Lebens verpasst. Ja, oder war ich mal zu Hause und ich wusste, ich würde später zur Arbeit kommen, ruf dort an, um das zu sagen. War in diesem Moment eine Hausdurchsuchung dort und man hat am Telefon alles gehört, was da gerade abgelaufen ist auf der Arbeit. Das war so ein linker Buchvertrieb. Ja, die Enthüllungen des Mr. Snowden, der sich übrigens in China versteckt hält, hat große Fragen aufgeworfen. Wie viel Überwachung des Internets will und kann eine freie Gesellschaft ertragen? Die üblichen Fragen, die man dann stellt. Was können wir denn ertragen? Rechtfertigt die Angst vor sogenannten Terroranschlägen eine Rundumkontrolle von Mails, von Suchanfragen bei Google oder von Gesprächen via Skype? Und darf ein Staat wie Deutschland zulassen, dass seine Bürger von einem anderen Staat abgehört werden? Klar, die Leute, die an diese Demokratie glauben, an die Fassadendemokratie, die schlagen jetzt natürlich die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, mein Gott, wie konnte das passieren? Das geht doch nicht. Wir haben es ja immer gesagt, wir wissen's und wir raten den Leuten auch vorsichtig zu sein. Einfach zu wissen, dass die Macht immer spitzelt. Die Macht lebt davon, die Leute zu bespitzeln und sich praktisch selber durch Geheiminformationen an der Macht zu halten. Das ist so, das ist eine Tatsache. Also Demokratie hin, Demokratie her. Wie wir gerade gesagt haben, schon damals natürlich in den 70er Jahren oder auch schon vorher, nur damals hast du dann oft noch gemerkt, ne? Da war dieses berühmte Knacken oder sonst irgendwie gemerkt, dass sie dich überwachen, aber heute haben sie ja die Systeme dermaßen verfeinert, dass du es gar nicht mehr mitkriegst. Ja, wir wissen es aber, wir können es uns ausrechnen. Stell dir vor, du klickst fünfmal, du suchst einen bestimmten Waschmaschinentyp und klickst dann ein paar Firmen an, dann bekommst du die nächsten Wochen oder Monate ständig Waschmaschinenreklamen, sobald du deine E-Mail öffnest. Sowas ist schon gang und gäbe, das weiß jeder. Das ist natürlich ein Effekt der Internetsuche, dass die großen Firmen sich dafür interessieren und anfangen dann auch Profile, sogenannte Verbraucherprofile zu erstellen. Und sobald du dich einloggst in deinen E-Mail-Verkehr, hast du die schon drin und dann bombardieren sie dich mit ihrem Kram und Krempel. Ja, es gibt genügend Gründe, die Konfrontation mit den Amerikanern zu wagen, sagt der Spiegel. Gerade in Deutschland, wo die Sensibilität für den Datenschutz bislang stärker ausgeprägt war als anderswo in der Welt und wo sich die Bürger wegen einer Routine-Datenerhebung wie der Volksbefragung erbitterte Debatten lieferten. Ich glaube, das war 87, ne? Die große Volksbefragung, als die Leute wirklich in ganz Deutschland auf die Barrikaden gingen und genau. Sich dagegen gewehrt hatten. Es gab inzwischen jetzt vor kurzem wieder eine, aber da war schon die Aufregung nicht mehr so groß. Ja. Ja. Da haben viele ganz normal mitgemacht. Ja, die Leute gewöhnen sich natürlich auch an das Gift. Wenn man den Leuten täglich kleine Dosen von einem Gift injiziert, dann spüren sie nachher die große Dosis gar nicht mehr. Man hat sich einfach daran gewöhnt, dass gefoltert wird, dass abgehört wird, dass bespitzelt wird, dass jedes Jahr ein neuer Krieg organisiert wird, dass den Leuten, dass den Kranken die Betten weggenommen werden. An all diese Grausamkeiten dieser, ja, wie soll man nennen, dieser kleptokratischen Regime, an die hat man sich gewöhnt und die meisten Leute ertragen das stumpf, auch ein bisschen abgestumpft, weil sie sich eben durch ihren Alltag schleppen müssen und gucken, dass sie vorwärts kommen. Aber wir insistieren hier im Niemandsland, wenn ausländische Behörden auf deutschem Hoheitsgebiet in Grundrechte eingreifen, dann darf der Staat nicht wegschauen. Das sagen nicht wir, sondern das sagt Dieter Deiseroth, der ist Richter am Bundesverwaltungsgericht. Das massenhafte Sammeln privater Daten zu akzeptieren, wäre ein gravierender Verstoß gegen die staatliche Schutzpflicht. Das heißt, die Bundesregierung wäre eigentlich dazu verpflichtet, Obama am Flughafen zu verhaften und ihn erstmal zum Verhör abzuschleppen, ihm die Daumenschrauben anzusetzen und ihm mal seine eigene Medizin schmecken zu lassen, ihn zu ohrfeigen, dann kommt der gute Bulle, bietet ihm wieder eine Zigarette an oder ein Bonbon. Und dann kommt der Nächste und haut ihm wieder richtig in die Fresse und sagt, wie viel Daten hast du uns denn hier geklaut? Ein kleiner Scherz, meine Damen und Herren. Aber das würden sie mit jedem anderen machen. Besonders mit diesen Leuten, die jetzt wirklich mit ihrem demokratischen Bewusstsein, die es mit ihrem Gewissen nicht mehr vereinbaren können, von diesen Schweinereien zu wissen und sich eben gezwungen sehen, die Weltöffentlichkeit davon zu informieren. Also in Großbritannien ist ja jetzt, dass die wirklich auch flächendeckend, wie in den USA, alle Kommunikation überwachen, Mails, Telefon und so weiter. Aber davor war ja dieser G8-Gipfel da in Irland und kurz bevor der angefangen hat, vor 10 Tagen oder so, kam ja raus, dass beim letzten G8-Gipfel auch Großbritannien die ganzen Teilnehmer an dieser Tagung überwacht hat, abgehört hat, um Verhandlungsvorteile zu haben. Ne? Und was uns natürlich mehr interessiert, ist so diese politische Überwachung, also wer wird hauptsächlich über uns streng überwacht? Die sogenannten Terroristen, das ist ja klar, und aber für die Herrschenden sind wir selber halt auch praktisch Terroristen. Ne? Und jetzt kann es natürlich passieren, dass viele Leute sagen, ui, die wissen ja alles, die überwachen uns ja total. Ne? Und sich also quasi einschüchtern lassen. Ne? Aber das darf natürlich auch nicht passieren. Man braucht jetzt nicht, weil man weiß, dass die überall drin sind, das Genick einziehen und sich immer weniger implizieren und am Ende dann seine Kondition als Sklave noch zu akzeptieren, einfach weitermachen. Natürlich aufpassen, ne? Das natürlich schon. Nur wer sich erwischen lässt, macht sich strafbar, darf man ja nicht vergessen. Und außerdem gilt halt nach wie vor der alte Slogan, ganz früh hat man dann gesagt, lieber tot als Sklave, ne? Und heute sagen wir ganz getrost, lieber rot als tot. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 22. Juni 2013, die Katastrophen und kommentierten Meldungen im Niemandsland. Beginnen wir die Katastrophenmeldungen heute einmal mit der Tagesschau in 100 Sekunden. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Bericht über Spionage des britischen Geheimdienstes. Der Zeitung The Guardian zufolge werden heimlich Glasfaserkabel angezapft, um die Kommunikationsdaten von Millionen Bürgern auszuspähen. Das Blatt beruft sich auf den früheren US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden. Die USA haben den 30-Jährigen inzwischen wegen Spionage angeklagt. Wieder Proteste in Brasilien, wie hier in Rio de Janeiro, demonstrieren die Menschen weiter gegen soziale Missstände und Korruption. In Brasilia kam es zu Ausschreitungen. In einer Fernsehansprache verurteilte Präsidentin Rousseff Gewalt und Vandalismus. Gleichzeitig zeigte sie Gesprächsbereitschaft. Vorerst keine EU-Einigung auf Bankenhilfe. Die EU-Finanzminister konnten sich nicht darauf verständigen, wer bei Bankenpleiten künftig zahlen soll. Vorgesehen ist, dass Eigentümer, Gläubiger der Geldinstitute und große Anleger einspringen. Die Gespräche sollen am Mittwoch wieder aufgenommen werden. Der frühere Tour de France-Sieger Jan Ullrich gesteht erstmals Blutdoping. Er habe die Behandlungen des umstrittenen spanischen Sportmediziners Fuentes in Anspruch genommen, sagte der 39-Jährige dem Magazin Focus. Kontakte zu Fuentes hatte er bereits zuvor eingeräumt. 2012 waren Ullrich wegen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln sämtliche Radsportresultate seit dem 1. Mai 2005 aberkannt worden. Verleihung der Grimme Online Awards. In Köln wurden am Abend insgesamt 8 Internetangebote ausgezeichnet, darunter die Satire-Website der Postillion. Sie erhielt den Publikumspreis und den der Jury in der Kategorie Information. Das Wetter im Südosten Schauer, vereinzelt Gewitter, sonst Sonne und Wolken mit nur wenigen Schauern, später im Westen stellenweise Regen, 17 bis 26 Grad. Ja, in Berlin 26 Grad. Das ist natürlich schon heiß. Ein heißer Juni, es wird ein heißer Sommer. Aus einem Leserbrief an den Spiegel über den Freund Obama. Der verlorene Freund hat sich als unfähiger Schwätzer entlarvt, als undemokratischer Heuchler und prinzipienloser Verächter der Menschenrechte. Obama, der skrupellose Drohnenangriffe befiehlt, die zahlreiche Unschuldige töten, sollte umgehend der Friedensnobelpreis aberkannt werden. Eigentlich müsste die deutsche Regierung diesen ungebetenen Gast ausladen. Das schreibt Herr Professor Dr. Dietrich Wörn aus Tübingen. Berlin. Das Bundesfamilienministerium stockt den Etat für den Kampf gegen Rechtsextremismus auf. Im Haushaltsjahr 2014 sollen dafür 30,5 Millionen Euro bereitgestellt werden. Bislang waren es 24 Millionen. Durch die Erhöhung des Budgets entsteht genügend Spielraum, um neben der bereits beschlossenen Unterstützung von Exit weitere Neonazi-Aussteigerprogramme zu fördern. Da die befristete Finanzierung durch das Bundesarbeitsministerium ausläuft, hatte 13 Projekten das ausgedroht. Um Geld vom Familienministerium zu erhalten, müssen sich die Initiativen dort bewerben. Das Ministerium war 2010 in die Kritik geraten, weil es von Antragstellern ein schriftliches Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlangt hatte. Viele Vereine sahen sich dadurch unter Generalverdacht gestellt. Das Verwaltungsgericht Dresden erklärte die Regelung im April 2012 für rechtswidrig. Zum Thema weltweite Bespitzelung durch die USA und den Friedensengel Obama und die CIA und die NSA, schreibt der Spiegel, warum reagiert die Regierung so gelassen auf etwas, das sie mit Sorge erfüllen müsste, nämlich die Bespitzelung? Weil die Enthüllung für sie nichts Neues war? Weil man selbst gern können würde, was die Amerikaner dank Prisma können? Oder weil die Freunde von drüben ihr Wissen über die Welt und deren Schurken so bereitwillig mit den Deutschen teilen? Vermutlich spielen all diese Motive eine Rolle. In Wahrheit wollen auch die Deutschen gern mehr im Internet rumschnüffeln und spionieren. Bislang fehlten ihnen nur die Mittel. Empörung aus Berlin hätte daher recht scheinheilig gewirkt. Ein halbes Dutzend Länder unterhalten Geheimdienste, die wie die NSA weltweit agieren. Neben den Amerikanern sind das die Russen, die Chinesen, Briten, Franzosen und mit Abstrichen Israelis und Deutsche. Sie alle haben das Internet zum Herzstück der Überwachung erkoren. Die Vision eines wild wuchernden basisdemokratischen Netzes mit uneinsehbaren Nischen gehört längst der Vergangenheit an. Die Welt von morgen ist ein digitaler Lebensraum, der bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet ist, in dem alles für die Ewigkeit gespeichert werden kann und wie bei Prisma auch gespeichert wird. Was am Programm der NSA verblüfft, ist dessen Größe und Professionalität. Das Ansinnen dahinter aber teilen auch die Behörden anderer Länder. Allen voran natürlich der Bundesnachrichtendienst, der derzeit massiv aufrüstet. Dessen Präsident, Herr Gerhard Schindler, kündigte vergangenes Jahr vor dem Vertrauensgremium des Bundestags ein geheimes Programm an, das den Dienst international in die erste Liga führen soll. 100 Millionen Euro, so Schindler, wolle der BND in den kommenden 5 Jahren investieren. Davon sollen bis zu 100 neue Stellen in der Abteilung technische Aufklärung sowie neue Rechnerkapazitäten finanziert werden. Was im Vergleich mit den USA nach einem Prisma für Arme klingt, ist eines der größten Modernisierungsprojekte in der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes und trägt den wunderbar deutschen Namen Technikaufwuchsprogramm. Ja, ich wiederhole, Technikaufwuchsprogramm. Bis Ende 2018 will der deutsche Dienst so zu einer Art Mini-NSA und im globalen Wettbewerb der Spione endlich konkurrenzfähig werden. 5 Millionen Euro sind für 2014 bereits bewilligt, um den Rest ringen die Haushälter noch. Was einen auch mit absoluter Sorge erfüllen sollte und müsste, ist der sogenannte Rückzug des Staates aus der Spionage und die Privatisierung der Geheimdienste. In den USA ist schon fast jeder dritte amerikanische Spion von einer Privatfirma gestellt, beziehungsweise Angestellter einer Privatfirma. Privatfirma heißt natürlich hier keinerlei demokratische Kontrolle, niemand schaut diesen Leuten auf die Finger. Es ist also ein Trend, der unter dem Spardruck, so hieß es, der 90er Jahre begonnen hatte, dem Jahrzehnt des großen unverbrüchlichen Glaubens an den Segen der Privatwirtschaft. Dieser Glaube ist natürlich längst zerfallen. Aber kaum jemand hat den Wandel so konsequent vorangetrieben wie ein gewisser Rumsfeld. Kaum jemand hat die einzige Warnung des Präsidenten Dwight D. Eisenhower vor dem unkontrollierten Aufstieg des militärisch-industriellen Komplexes so leichtfertig in den Wind geschrieben. Und heute, nach den Enthüllungen über das Überwachungsprogramm der NSA, stellt sich die Frage, ob der Staat nicht schon längst die Kontrolle über seine Hoheitsaufgaben verloren hat. Für dringende Fälle steht Ihnen unser automatischer Privatfirmen wie zum Beispiel Molly Dunnigan oder Rand Corporation übernehmen praktisch Hoheitsaufgaben und bespitzeln im Namen der Regierungen bzw. der jeweiligen Minister und Ministerialräte die Menschen. Sie übernehmen nicht nur Hilfsdienst in Krisengebieten, sondern beschäftigen im Auftrag der Regierung Sicherheitskräfte im Irak und in Afghanistan. Sie sind Partner im Cyberwar und stellen wie Boots Allen Hamilton, die Firma, die den IT-Experten Edward Snowden beschäftigte, Spione und IT-Experten für das Abhörprogramm der NSA. Jetzt schon haben private Firmen mehr Arbeitsfläche als das ganze Pentagon zusammen, heißt es in einem Spiegelartikel zu diesem Thema. Das Geschäft mit der Regierung ist so lukrativ, dass sich viele dieser Firmen fast ausschließlich oder zu einem großen Teil auf derartige Regierungsaufträge spezialisiert haben. Chefs sind dann natürlich selber Regierungsmitglieder. Das heißt, Regierungsmitglieder, wenn sie wissen, es gibt einen Haushalt von, sagen wir mal, 200 Millionen Dollar, gründen sie eine Firma und übertragen praktisch den Staatshaushalt auf ihre private Firma, stellen selber Leute zu günstigen Preisen an, zweigen natürlich einen Teil dieser öffentlichen Gelder für sich ab und treten als Unternehmer auf. Sie sind dann gleichzeitig Unternehmer und Politiker, die öffentliches Geld verwalten. Ein toller Trick, ein toller Plan, sogenanntes Perpetuum mobile, um sich die Taschen zu füllen. Wenn das natürlich die Geheimdienste betrifft und man stellt da Leute ein, was erwartet man von diesen Leuten? Dass die, wenn sie plötzlich jemanden belauschen und kriegen einen Tipp, wie man andere Leute fertig oder ausplündern kann, sollen sie dann stillhalten? Sollen sie diesen Tipp nicht ausnutzen? Sollen sie diese Information nicht ausnutzen? Ja, also zu dieser Überwachungsgeschichte sind ja, muss man ja ehrlicherweise sagen, nicht alle Bürger davon betroffen. Für wen ist es gefährlich? Für die 99% da unten. Aber wenn jetzt durch diese Überwachung dann zum Beispiel Telefongespräche von korrupten Politikern abgehört werden und die dann sogar noch angeklagt werden, die brauchen sich keine Gedanken zu machen. Da wird dann das Argument rausgezogen, ja, das Abhören war ja illegal, deshalb können wir das nicht als Beweis zulassen vor Gericht. Ne? Und dann werden die Typen freigesprochen. Ne? Oder der Richter wird abgesägt. Ja, und das passiert in einer Klassenjustizgesellschaft, wo die herrschende Klasse natürlich auch ihre Richter und ihre Justiz kontrolliert. Und dann natürlich, wenn es ihnen selber an den Kragen geht, dann wird der Richter halt abgesetzt. Das ist klar, das ist schon ein Klassiker im Klassenkampf. Gut, Telefonüberwachung. Verbindungsdaten von Telefondaten zwischen den USA und dem Ausland sowie innerhalb der USA werden abgehört, abgesaugt. Dafür ist die National Security Agency NSA zuständig, dafür haben sie ihre Geheimprogramme. Gesprächszeitpunkt und Dauer wird aufgezeichnet, Telefonnummern der Teilnehmer und Geheimdienste können damit Beziehungsmuster erkennen oder konspiratives Verhalten aufdecken. Sie das Bundeskriminalamt um ihre Aufmerksamkeit. Was das Problem aber sein wird, und das wird immer deutlicher, das sogenannte von einem Algorithmus festgelegte Verhaltensmuster, wenn, die sind nie sicher, das ist genau wie bei der Todesstrafe, 30% sind unschuldig, wenn diese Programme erst einmal anlaufen, kannst du in deiner Wohnung verhaftet werden, weil du dir drei linke Bücher bestellt hast, du hast dir viele Videos über irgendwelche Hubschrauberattacken im Irak angeguckt und hast vielleicht revolutionäre Musik gehört und schaltest oft dein Handy aus. Diese vier, sagen wir mal, Kriterien reichen schon, um dich eher auf die Terrorliste zu setzen, obwohl du sonst ein unbescholtener und netter und lieber Bürger bist. Dann kommt vielleicht ein Kommando, greift dich ab und du musst erstmal deine Unschuld beweisen in einem Geheimgefängnis. Das ist die Zukunftsvision und ich würde sogar behaupten, die ist noch nicht mal übertrieben, sondern die ist zum Teil sogar so passiert. Noch nicht massenhaft, aber punktuell. Und die Leute, die es trifft, die werden nie mehr glücklich. So sieht's aus. Nicht an einem geplatzten Wechsel. Eine Meldung von der Arbeitslosenfront. Die Zeiten sinkender Arbeitslosenzahlen in Deutschland sind nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, vorerst vorbei. Die Arbeitslosenquote werde dieses Jahr auf 6,9% steigen. Nach 6,8% 2012 sagen die Berliner Forscher in ihrer neuen Prognose voraus, die diese Woche veröffentlicht wird. Im nächsten Jahr werde sie sogar bei 7,0% liegen. Der Anstieg geht keineswegs mit dem Verlust von Arbeitsplätzen einher. 2013 und 2014 wird die Zahl der Erwerbstätigen nach der DIW-Prognose weiter zulegen. Die Arbeitslosenquote gehe hoch, weil neben Frauen und Älteren viele Zuwanderer aus den Krisenländern Europas eine Beschäftigung in Deutschland suchten, heißt es in der Studie. Die Zahl der Arbeitssuchenden steige dabei stärker als die Zahl der neuen Jobs. Also sind wieder mal die Ausländer schuld. Die Ausländer kommen. Da haben wir es doch, genau. Ja. Und natürlich dieser Wahnsinn da, diese Austeritäts-, diese Sparpolitik, geht natürlich besonders in Südeuropa genau so weiter, obwohl die hier die Arbeitslosenzahlen ja noch x-mal höher sind als in Deutschland. Ne? Die letzte Blüte ist jetzt, um zu sparen, also auch bei der Verwaltung und beim Staat selber. Wie würde es dir gefallen, wenn jetzt in Deutschland plötzlich der Bundesrechnungshof abgeschafft würde? Da kann man natürlich sparen. Ne? Also hier gibt's so was Ähnliches, aber nicht nur zentral in Madrid, sondern auch in den 13 Regionen. Und es stimmt natürlich, dass die nicht effizient sind. Und also der Rechnungshof für ganz Spanien, Tribunal de Cuentas, die werden ja schon so besetzt, die Parteien klüngeln, also da gibt's auch schon Korruption und so. Im Moment sind sie jetzt dabei, glaube ich, das Jahr 2008 die Rechnung zu prüfen. Ne? Die funktionieren nicht, das stimmt schon. Und oder ein anderes Ding, in 12 von den Autonomias hier, also von den Ländern, sagen wir, gibt's auch Ombudsmänner, ne, wurde dann, da wollen sie jetzt auch sparen, also angeblich wollen sie die Korruption bekämpfen, aber eliminieren dann solche Institutionen. Mach das Massenmedium, mach das Massenmedium, das Massenmedium. Themenwechsel. Eine Institution steht vor dem Aus, der Brockhaus. Der Verkauf von alphabetisch geordneten Fakten scheint in der Wikipedia-Ära nicht mehr profitabel. Gibt es überhaupt noch ein brauchbares Geschäftsmodell für lexikalisches Wissen? Hast du ein Brockhaus zu Hause stehen? Natürlich. Werner, in deinem Schleiflack-Schrank? Zugegebenermaßen gucke ich selten rein, aber der steht da dick und fett oben auf dem Regal, zwei Bände. Ja, das heißt, du guckst da auch ab und zu noch rein oder benutzt du mehr das Internet? Selten, ja. Also ich muss zugeben, ich gucke auch zuerst mal im Internet. Ja, ja, das war ja mehr auch schon eine Repräsentationssache, wenn man so einen riesigen Brockhaus in seinem Regal stehen hatte und dann kamen die Gäste. Brockhaus Enzyklopädie hatte 3500 externe Experten, die arbeiteten zuletzt an den Lexika. 300.000 Beiträge enthält die 30-bändige Ausgabe und 250 Enzyklopädien zum Preis von je 2820 Euro lagern noch bei Bertelsmann. Mal gucken, ob die noch loswerden. Wikipedia dagegen hat 6700 aktive Autoren der deutschen Version, hat 26,5 Millionen Artikel weltweit, 1,6 Millionen Artikel in Deutsch und 5,2 Millionen Euro Spenden für Wikimedia in Deutschland 2012. Das sind natürlich Zahlen, die die Brockhaus-Redaktion direkt erdrücken. Vergangene Woche also verkündete der Gütersloher Medienkonzern Bertelsmann das Ende der gedruckten Brockhaus-Ausgabe. Der Direktverkauf an der Haustür wird im kommenden Jahr eingestellt. Der 21. Auflage der Enzyklopädie aus den Jahren 2005 und 2006 soll keine weitere folgen. Nur die Online-Fassung des Lexikons wird noch ein paar Jahre lang weitergepflegt und aktualisiert. Ein Kundendienst für letzte Käufer. Der Siegeszug von Wikipedia hat den Niedergang des Brockhaus nicht nur beschleunigt, er hat ihn sogar verursacht. Und es deutet alles darauf hin, dass mit dem bekanntesten deutschen Nachschlagewerk jetzt auch ein komplettes Geschäftsmodell verschwindet. Der Verkauf von alphabetisch aufbereitetem Weltwissen. Denn letztlich haben natürlich die Konsumenten dem mehr als 200 Jahre alten Traditionslexikon den Garaus gemacht, mit einer einfachen Kosten-Nutzen-Rechnung. Warum sollen sie für 300.000 gedruckte Einträge 2820 Euro hinblättern? wenn im Netz 1,6 Millionen Artikel gratis verfügbar sind. Ist natürlich nicht dieselbe Qualität. Die auf die Intelligenz der Masse vertrauende, durch Spenden finanzierte Wikipedia verdient zwar auch kein Geld und ist anfällig für Fehler. Während beim Brockhaus Doktoren und Professoren über das urteilen, was man weiß oder wissen sollte, sind die Wikipedia-Autoren oft engagierte Laien. Sie verhalten sich zueinander wie Berufsrichter zu Schöffen, sagt der Spiegel. Und so stößt man bei Wikipedia immer mal wieder auf Beiträge minderer Qualität. Ist uns allen schon passiert, schlecht formuliert, schlecht recherchiert, aber immerhin, man bekommt einen Einstieg. Hinzu kommen gelegentlich Störmanöver durch Lobbyisten oder Pressesprecher von Politikern, die gerne versuchen, die Artikel über Firmen oder ihre Herren, die Politiker eben, zu schönen. Aber der schnellen Aneignung von Wikipedia-Wissen ist all das kaum abträglich. Wer ganz tief einsteigen will, der guckt sowieso woanders nach. Aber das war in der Hochzeit des Brockhaus auch nicht anders. Und in welchem Haushalt wurde der schon regelmäßig aus dem Regal geholt, außer zum Abstauben beim Frühjahrsputz? Gut, also vor einem Jahr, und da ist der Brockhaus nicht alleine, der ist in guter Gesellschaft, hatte bereits die Encyclopaedia Britannica ihre gedruckte Ausgabe aufgegeben. Das ursprünglich britische Vorbild eben des Brockhaus, zu dessen Autoren einst Sigmund Freud und Albert Einstein zählten. Zuletzt hatten die Wälzer nur noch 1% vom Umsatz des Unternehmens ausgemacht. Das gleiche Spiel jeden Tag vom Laufstein. Bin Kansa Kontrabanda, 90.4 FM, del Vial de Barcelona. Atomwaffen, mit Worten, sicher, aber auch mit Taten. Ein Gericht verurteilte Walter Jens damals wegen Nötigung des Staates. Heute trauern nicht nur Weggefährten um ihn. In einer Welt zu leben, in der Walter Jens nicht mehr ist, das muss ich zugeben, fällt mir sehr, sehr schwer. 2003 tauchte eine Karteikarte auf, darauf sein Name, Walter Jens, Mitglied der NSDAP. Er habe nichts davon gewusst, sagte er. Selbst wenn es gestimmt hätte, was er vorgeworfen wurde, kann ein 18-Jähriger nicht lernen. Lernen, lesen, leben. Den Tod habe er nie gefürchtet, sagte Walter Jens einmal. Nur die Sprachlosigkeit. Und jetzt ist er tot. Der deutsche Schriftsteller und Rhetorikprofessor Walter Jens, Philologe. Er ist am Sonntagabend vor einer Woche im Alter von 90 Jahren in Tübingen gestorben. Das sagte sein Sohn Tillmann Jens, der Nachrichtenagentur dpa. Im Spiegel ist auch ein langer Artikel von Tillmann Jens, aus dem werden wir gleich ein paar Worte zitieren. Der Rhetorikprofessor und ehemalige Präsident der Berliner Akademie der Künste litt seit vielen Jahren an schwerer Demenz. Sehr tragisch für einen Menschen, der von seinem Geist lebte, von seinen Geistesblitzen und von seinem kühnen Gedanken. Der musste praktisch als Demenzkranker sterben. Jens war als kämpferischer Wächter der Demokratie hervorgetreten und hatte wie kaum ein anderer die tolerante Streitkultur in der Bundesrepublik geprägt. Manche nannten ihn auch in Anlehnung an den streitbaren Geist in Frankreich des 18. Jahrhunderts einen kleinen Voltaire der Bundesrepublik. Als Schriftsteller, Übersetzer, Literaturhistoriker und Kritiker mischte sich Jens in das kulturelle und politische Geschehen der Bundesrepublik ein. 1950 stieß er zur legendären Gruppe 47. Im gleichen Jahr gelang ihm der Durchbruch als Erzähler mit dem utopischen Roman Nein, die Welt der Angeklagten, der vielfach übersetzt wurde. Mit seiner Frau Inge verschrieb sich Jens dem Pazifismus. Besonders in den 80er Jahren machte ihn sein Engagement zur Galionsfigur der Friedensbewegung. 1983 strengte er zusammen mit Kollegen eine Verfassungsklage gegen die Pershing-2-Stationierung an und nahm 1984 an einer Sitzdemonstration vor dem amerikanischen Atomwaffendepot Mutlangen teil, die ihm eine später vom Bundesverfassungsgericht aufgehobene Geldstrafe wegen gemeinschaftlicher Nötigung einbrachte. Walter Jens sei einer der bedeutenden Intellektuellen in unserem Land gewesen und habe das Wort Streitkultur jahrelang verkörpert. Das sagt Regierungssprecher Stefan Seibert in Berlin. Diese Herren klemmen sich natürlich immer gerne daran, wenn ein berühmter Mensch stirbt, dann vereinnahmen sie ihn gerne für sich und sagen, er war ja ein Deutscher, er war ja einer von uns und er hat die Streitkultur geprägt. Sind aber die gleichen Leute, die dann auch wieder Protestierende verhaften lassen. Die haben also das, was wir hier im Niemandsland auch so gerne als Sonntagsreden bezeichneten. Walter Jens ist tot. Wenn wir erstmal tot sind, dann werden wir alle gut. Eben. Man darf ja nicht schlecht über die Toten reden. Ja, auch Gauck sprach der Witwe sein Beileid aus, Werner, dein Freund Gauck. Walter Jens hat sich mit seinem Lebenswerk große Verdienste um unser Land erworben. Um unser Land heißt, was heißt das jetzt? Um die DDR, schrieb Gauck in einem Brief. Dieses unser Land. Dieses unser Land. Der Ostfahrer Gauck, ja, der jetzt auch so gerne in Syrien einmarschieren würde mit Maschinenpistole. Er vermochte es, der Redekunst in Deutschland wieder einen Platz zu verschaffen, nachdem sie von Propaganda, Lüge und Verführung verdorben worden war, hob der Bundespräsident hervor. Wen er damit meinte, sagt er nicht, aber das ist ja bekannt. Die Deutschen wurden immer schon von Propaganda, Lüge und, was hat er noch gesagt, verführt. Ja. Ja. Gut, ist natürlich tragisch, dass Walter Jens so einen Demenztod sterben musste. Sein Sohn Tillmann schreibt im Spiegel dazu einen sehr, sehr langen und sehr ausführlichen Artikel, der mir sehr gut gefallen hat. Da sieht man auch ein Foto des alten Walter Jens noch von 2008. Und da geht es um seine NS-Vergangenheit und da gibt es auch einen Streit. Es gibt einen, sagen wir mal, einen Neurologen- und Psychologenstreit. Es geht nämlich darum, was Altersdemenz auslöst. Ist es genetisch bedingt oder gibt es wirklich Ereignisse, die eine Altersdemenz auslösen können, dass die Leute eben im Alter schwachsinnig werden und ihre Gehirnzellen sterben ab und sie können nicht mehr klar denken. Bei Walter Jens wurde Folgendes gesagt und das sagt sein Sohn Tillmann auch. Es begann, der Abbau seiner geistigen Fähigkeiten begann, als diese Karteikarte auftauchte, dass er doch Mitglied der NSDAP gewesen war. Das hat Walter Jens total hart getroffen, er war damals 18 Jahre alt. Er hat immer wieder gesagt, die Karte wäre gefälscht worden. Dann hat er auch behauptet, man hätte ihn zwangsaufgenommen und habe ihn erst später darüber wissen lassen und so weiter und so weiter. Er hatte also ganz schön rumgeeiert, der gute Walter Jens, und das hat ihm wohl auch seinen Geist gebrochen. Das sagt zumindest sein Sohn Tillmann in diesem Spiegelartikel. Obwohl er das ja selber gesagt hat, ne? Ist ja wirklich völlig lächerlich, einem 18-Jährigen sowas vorzuwerfen. Ne? Nur das eigentlich Schlimme ist, dass die Demenzkrankheit bei vielen schon anfängt, die wesentlich jünger sind. Da braucht man sich nur unsere Politiker anzugucken. Ne? Aber da lange, lange bevor die sterben schon. Tillmann Jens sagt, mein Vater war frei von großkotzig generöser Attitüde, ein Freund der kleinen Leute und ein intellektueller Popstar, dem die vornehme Lebensart fremd blieb. Das Fernsehen war regelrecht hip nach seinen Statements im schwarzen Schaukelstuhl. Walter Jens lieferte, zuvor exakt mit der eigenen Stoppuhr getimt, bis zu 3 Minuten Klartext, ob nun zur Mondlandung, zur Aktualität Martin Luthers oder Martin Luthers oder zu Solzhenitsyns Gulag und das meist ohne Versprecher. Das muss mir erstmal jemand nachmachen. Schon 10 Jahre später hätten seine ebenso geschliffenen wie raumgreifenden Monologe vermutlich jedes TV-Format gesprengt. Macht nichts, da war er längst in anderer Mission unterwegs, nämlich als Präsident erst des Penn-Zentrums, das war der Deutsche Schriftstellerverein, und dann ab 1989 der Akademie der Künste, wo ihm einmal mehr unverhoffter Gegenwind entgegenschlug. Heftig attackiert von einzigen DDR-Dissidenten durfte er, wie es ihm lag, an vorderster Front streiten, setzte sich durch und führte in Berlin die Ost- und Westakademie zusammen. Ein großer Erfolg damals. Beim jahrelangen Tauziehen hat er sich mit knapp 70 Jahren noch einmal Luft verschafft. Für meine Eltern war es eine der glücklichsten Zeiten ihres Lebens, sagt Tillmann Jens. Walter Jens hatte ja sein Leben lang an Asthma gelitten. Er wurde auch vom Wehrdienst befreit, selbst unter der strengen Nazi-Zeit, selbst als die Flakhelfer-Generation an die Front musste. Er hatte also wirklich eine sehr schwache Lunge und seinen Eltern wurde damals prognostiziert von einem Arzt, dass sein Sohn nicht älter als 30 Jahre werden würde. Er ist 90 geworden. Walter Jens. Auch wir trauern im Niemandsland um ihn. Die Romane, die ich geschrieben habe, glaube ich, sind so gut, dass man sagen darf, er kann mitreden. Also er beherrscht sein Handwerk. Es sind ordentliche Bücher, die von einer gewissen Perfektion zeugen. Ich kann Romane bauen etc. Aber da habe ich meine Grenzen, auch sicherlich als Stückeschreiber. Es macht mir Spaß, mich auf verschiedenen Feldern umzuschauen. Ich bin neugierig. Aber wie gesagt, der Begriff Homme de Lettres, Sie können auch ruhig sagen, Literat. Der treffe mich wohl am genauesten. Walter Hinck hat einmal gesagt über mich in einer Laudatio, also das gibt bestimmt bessere Wissenschaftler als ihn, es gibt bessere Schriftsteller etc. Also im Zehnkampf, da kommt ihm so leicht keiner bei. Und so empfinde ich mich eigentlich als genuinen Zehnkämpfer. Nicht wie Lessing. Zuallererst und zuvörderst war er Redner. Was Sie über Lessing geschrieben haben, trifft es nicht auch auf Sie zu? Ja, selbstverständlich. Also, dass man reden kann, ist für mich deshalb wichtig. Ich bin seit meiner Kindheit, meinem zweiten Lebensjahr, schwerer Asthmatiker. Und konnte mich sozial einbinden, eigentlich nur dadurch, dass ich zu reden vermochte. Wenn Sie so wollen, ich machte eine schlechte Figur, ich ging puckelig, ich atmete schwer. Meine Zukunft, ich bin 1923 geboren, meine Zukunft war düster, denn ein kranker Mensch im Nazireich, der hatte eh keine Chancen. Aber ich konnte mich redend verdeutlichen, konnte spielen mit Spaß. Und auf diese Weise habe ich durch das Reden einen sozialen Bezug gewonnen. Schweiß vom Kinn, pack mein Sack in Eis und da bleibt er drin. Die Stadt dreht ab, schreit nach Wind, man ist platt, wenn man draußen Zeit verbringt. Alle Frauen halb nackt im Titan Stream, wenigstens ein Fakt, von dem ich begeistert bin. Ich hab Fieber, lieg auf dem Rücken, ich brauch Waffen für den Krieg gegen Mücken. Ich halluziniere, hab trockene Lippen und träum von Schneeflocken und Skihütten. Meine Fresse glänzt, bin durchnässt und kämpf mich zum Kühlschrank holen. Freshes Hemd, brauch kein Testament, auch der letzte Cent geht drauf. Ich kauf mir ne Airconditioned. Meine Stadt hat Fieber, zu Tropfen klebt. Wir haben schwere Glieder, der Kopf tut weh. Wir sind wie ein alter Hund, der grad noch steht. Wir haben's verzockt, vermocht, der Doktor kommt zu spät. Dickes B an der Spree, der Winter tut gut, der Sommer tut weh. Die Sonne knallt, die Mülltonnen qualmt. Unter den Linden heißt unter den Palmen. Die Luft steht, über mir schwebt der Smog. Ich bin Krebs, werd lebend gekocht. Meine Gegend ein Sumpf, ein schäbiges Loch. Wenn es regnet, verbind Stege die Blocks. Ich geh zur Post mit Machete. Verwandte aus Schweden schicken Care-Pakete. Vorräte, Kosten entknete. Ich klau meiner Katze die letzte Grete. Meine Fresse glänzt, bin durchnässt und kämpf mich zum Kühlschrank holen. Freshes Hemd, brauch kein Testament. Der Westen kennt, bis der ganze verpestete Hexenkessel brennt. Meine Stadt hat Fieber, zu Tropfen klebt. Wir haben schwere Glieder, der Kopf tut weh. Doktor kommt zu spät. Ich gehe vor die Tür. Es ist sehr heiß, vielleicht bin ich morgen nicht mehr da, wer weiß. Es macht mich geil, dass die Stadt so nach Scheiße stinkt und ich bis zu meinem Sack im Asphalt versink. Riesige Menschenmassen pilgern Richtung Alaska. Die einzige Flüssigkeit in der Stadt ist mein Arschwasser. Hyänen reißen trockene Menschen im Park. Spontane Selbstentzündungen jeden Tag. Du willst wissen, welcher Teufel dich geritten hat? Ich hatte einen dicken Sack und du einen Hitzeschlag. Hydranten explodieren, Rentner dehydrieren. Ich steige aufs Kamel, erteile einen Befehl und die Karawane sucht sich neuen Lebensraum. Berlin stinkt nach gestrandeten Spreejungfrauen. Hier leben Atzen, die dich für eine Dusche killen. Die Straßenkatzen suchen und mit der Lupe grillen. Meine Stadt hat Fieber, zu Tropfen klebt. Wir haben schwere Glieder, der Kopf tut weh. Wir sind wie ein alter Hund, der grad noch steht. Wir haben's von Zock vermocht, der Doktor kommt zu spät. Peter Fox von seinem Album Stadtaffe, der Song Fieber. Angie Merkel, was glaubst du, Werner, hat die eigentlich Ahnung vom Internet, die Angela Merkel? Kennt die sich da aus? Also ich denke eher wenig. Wir hören sie mal selber. Hier kommt Angie mit ihrem Internet-Song. Für unsere Kanzlerin Merkel ist das Internet Neuland. Das sagt sie bei der Pressekonferenz mit Barack Obama. Aber was genau meint sie damit? Hier ist ein Song, der die Sache einmal aufklärt. Das Internet ist für uns alle Neuland. Twitter, Facebook, surfen, gehen, mailen, chatten, Pics ansehen, klicken, scrollen, posten, teilen in dem World Wide Web. Download, Flatrate, Cyberspace, skypen, blocken, many ways, WLAN, Router, DSL, Merkel, geht das viel zu schnell. Das Internet ist für uns alle Neuland. Will den Staat regieren, doch hat Schiss vor Viren. Das Internet ist für uns alle Neuland. Jetzt ist es aber Altland. Jetzt hat Obama, hat sie hoffentlich aufgeklärt, wie man die Bürger am besten bespitzelt. Per E-Mails, wie man ihre Mails mitliest. Und auch, wie man diese kleinen Kameras einschalten kann, die die meisten Computer mittlerweile haben. Die haben oben eine kleine Kamera, mit der man so toll über Skype mit seinen Lieben auf anderen Kontinenten und in anderen Ländern kommunizieren kann. Und da muss man natürlich jetzt vorsichtig sein. Wir empfehlen also allen Hörerinnen und Hörern, diese Kamera abzudecken, wenn sie ihren Computer anmachen oder auch wenn sie nicht anmachen, weil sie werden nicht nur abgehört, ihre E-Mails werden nicht nur gelesen, sondern sie werden auch gesehen und beobachtet. Das darf man auch nicht vergessen. Jedenfalls, es gab einen Überwachungsstaatsbesuch. Ein Überwachungsstaatsbesuch aus Amiland in Berlin. Ein ganz normaler Tag im Kanzlerinamt. Heute ist wieder Hitzewelle in Deutschland. Ist auch toll, aber Vorsicht, von zu viel Sonne kriegt man ganz helle Haare. Deshalb heißt die Hitze ja auch so. Wie? Na, Blondinenhitze. Da klingelt das schwarz-gelbe Telefon. Was? Präsident Obama spricht heute vom Brandenburger Tor? Das ist ein Fall für... Super Merkel! Ich komme! Sofort nutzt Super Merkel den Staatsbesuch, um den Überwachungsskandal anzusprechen. Ah, hallo Obama, alter Datendieb. Hi Angie, ich freue mich wieder in Germany zu sein. Ich wusste gar nichts, dass es hier so viele Buddhisten gibt. Wie Buddhisten? Yeah, immer wenn ich draußen Deutsche treffe, rufen sie Buh. Die sind womöglich sauer wegen deiner groß angelegten Datenüberwachung. Dazu muss ich dir mal meine Meinung sagen. Nicht nötig, die kenne ich schon aus deinem... meine E-Mails. Hör mal, Obama, du und deine Vereinigte Stasi von Amerika, ihr könnt nicht das komplette Internet ausspielen und unsere Telefongespräche abhören. Well, ich verstehe der Aufregung wegen der Telefonabhören nicht. Früher, ich wurde davor gelobt. Wie gelobt? Yeah, da hieß es immer, dieser Obama ist toll, der kann gut zuhören. Marcin, wo wir dich Superspion schon mal hier in Berlin haben, du weißt ja alles über uns. Also, wann wird denn endlich unser Flughafen fertig? Never ever, aber ich muss gleich meinen Rede halten und ich brauche noch einen guten historischen Satz, wie damals bei Kennedy. Aus dir, alter Ex-Hoffnungsträger. Mein Tipp, sag nicht, ich bin ein Berliner. Sag lieber sowas wie, ich bin eine Enttäuschung. Da werden die Leute jubeln. Guter Tipp, aber ich hab noch Zeit bis zu meiner Rede. Was mag ich so lang? Keine Ahnung, soll ich dir vielleicht eine Tube Klebstoff bringen? Wozu? Na, du schnüffelst doch so gern. Ja, Tube Klebstoff für Obama, der schnüffelt doch so gern. Jetzt hat er seinen Spitznamen erstmal weg, Schnüffel-Obama. Und da haben wir ja heute eine sehr kritische Merkel gehört. Die Merkel ist kritisch, so redet sie ja normalerweise nicht daher. Vielleicht kommt es aber auch daher, weil ihr diese ganzen Sachen nicht geheuer sind, wenn Internet nicht Neuland ist für mich. Also für mich ist es nicht Neuland. Ich habe mich schon vor einigen Jahren an einen Computer gesetzt, aber ein Crack bin ich auch nicht. Also von daher, das würde ich eigentlich bei der Merkel nicht kritisieren. Man kann ja trotzdem ein anständiger Mensch sein, auch wenn man so Internet- und computermäßig nicht so ganz fit ist, oder? Anständig, ja, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, vielleicht ein kluger Mensch, anständig. Jedenfalls, ohne Internet geht nichts mehr, auch hier in unserem Radio nicht. Alles, was Sie hier hören, hat irgendwie auch mit Internet zu tun. Internet ist eben das Medium, in dem wir uns alle bewegen, wollen, können, dürfen, müssen, sollen. Ohne das geht's eben nicht. Estem escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Die letzten Minuten hier im Niemandsland laufen. Noch etwas vielleicht zu filmen. Was gibt's da zu berichten? Ja, im Rückblick. Am letzten Wochenende ging ja das jüdische Filmfest hier in Barcelona zu Ende. Und dann der letzte Film war, was wir auch angekündigt hatten, Hotel Lux. Also ich bin hingegangen, habe mir den angeguckt. Im Freien wurde der vorgeführt auf dem Platz da. Ne? Und also wirklich sehr netter Film, man muss wirklich relativ oft schmunzeln. Also es geht, die Nazis kriegen ihr Fett weg und natürlich auch die Kommunistische Partei unter Stalin. Eine nette Szene und also wie gesagt, das sind ja damals in dieser Zeit in Moskau die kommunistischen Funktionäre aus der ganzen Welt gewesen und natürlich auch Deutsche, ne? Ulbricht und Wehner tauchen da auf und Peak und so Leute und dann sitzt also in einem dieser Hotelzimmer da Ulbricht zusammen mit seiner Frau Lotte, hören zu, was sich draußen abspielt auf dem Flur, Verhaftungen und so. Beide sitzen am Tisch so mit den Armen auf dem Tisch und auf einmal sagt Lotte zu Walter, was machst du denn da eigentlich? Und dann sieht man, wie Walter Ulbricht dabei ist, so mit Zuckerstückchen so eine kleine Mauer aufzubauen auf dem Tisch. Also insofern solche Gags sehr schön eigentlich. Ne? Aber insgesamt war vielleicht doch ein bisschen leid. Ne? Zwar überall diese Kritik, korrekt vorgebracht, witzig vorgebracht, an sowohl an Nazis wie auch am Stalinismus. Aber wo ist das Ziel? Das Ziel ist am Ende irgendwie Hollywood, ja. Da wollen die hin, und aber ich glaube also nicht, dass Hollywood oder USA die Lösung sind, um aus diesem Schlamassel rauszukommen. Und dann Entschuldigung, wer will nach Hollywood? Die Figuren in dem Film oder der Regisseur? Also die Hauptdarsteller, ne? So. Diese zwei jüdischen Freunde, Schauspieler, und die dann da nach Moskau verschlagen werden, obwohl einer davon eigentlich nach Hollywood will, ja. Und am Ende dann auch schaffen sie es irgendwie, Happy End, ja, fliegen sie dahin. Aber wahrscheinlich hätte mir der Film eigentlich auch noch besser gefallen, wenn ich nicht gesehen hätte, da sein oder nicht sein von Lubitsch. Ja, das war so auch so ein bisschen in diese Richtung. Ne? Ja. Naja, Lubitsch ist natürlich der Klassiker. Aber gut, wer die Möglichkeit hat, soll sich den auf jeden Fall angucken. Ne? Gut, also du würdest den unserem Niemandsland-Publikum empfehlen. Die sollen sich den ansehen. Hotel Lux. Hotel Lux. Gut. Ich habe auch einen Film gesehen, den möchte ich auch empfehlen. Den habe ich zwar schon vor einiger Zeit gesehen, aber den gibt es jetzt als DVD und der ist jetzt auch in Deutschland angelaufen. Der Film heißt Eva. Eva auf Spanisch. Eine Geschichte aus der Zukunft, einer Zukunft, in der Androiden Menschen viele Arbeiten abgenommen haben. Nach 10 Jahren kehrt Alex, das ist Daniel Brühl, ein eigenbrötlerischer Roboterkonstrukteur, zurück in seine Heimatstadt. Dies irgendwo, glaube ich, in Südfrankreich, im katalanischen Südfrankreich. Hier soll er einen Roboter bauen, modelliert nach einem Kind, bei dem vor allem die emotionale Seite stimmt. Unzufrieden mit den menschlichen Modellen, die ihm seine Chefin präsentiert, begegnet er eines Tages auf der Straße einem jungen Mädchen, das ihn durch sein Selbstbewusstsein sofort fasziniert. Umso überraschter ist er, als er erfährt, dass die 10-jährige Eva seine Nichte ist, die Tochter seines Bruders David und dessen Frau Lana, mit der er selbst einst zusammen war. Dass er sie jetzt als Vorbild für seinen Roboter nehmen will, sehen die Eltern eher mit gemischten Gefühlen. Spielt keine Rolle, ob Roboter Gefühle haben. Wirklich wichtig ist nur, welche Gefühle sie in dir auslösen. Das sagt Alex Eimer. Die Gefühle arbeiten sich in diesem Film erst langsam an die Oberfläche, verdeckt unter dem Schnee, der das Setting des Films übrigens auch prägt. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Eva ist eine Science-Fiction-Geschichte, die eher Low-Tech ist. Das heißt, da wimmelt es nicht von irgendwelchen technischen Apparaturen oder Spezialeffekten, sondern es geht eher um die Argumentation. Sie ist aufgebaut ein bisschen wie ein Schachspiel. Es geht um die Konstruktion. Was wird mit Robotern werden? Die Roboterforschung ist schon sehr weit mittlerweile. Und wie gesagt, der Film ist toll. Der stammt übrigens aus dem Jahr 2011. Das Land ist Spanien. Ja, Werner, wir müssen raus. Wir können nur noch gerade Tschüss sagen. Wir haben noch 1 Minute und 20 Sekunden. Okay, die 20 Sekunden für mich, die 1 Minute für dich. Oder umgekehrt. Nee, also gut, weder du noch ich sprechen wir druckreif wie Walter Jens. Ne? Wir können zwar auch reden, aber wir haben deshalb keine Minderwertigkeitskomplexe. Wir werden weiterhin daher schwätzen und rumstottern und auch nächste Woche wieder. Ne? Bis dann. Meine Damen und Herren, ein wunderschönes Wochenende wünsche ich Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, bis nächsten Samstag. Ein tolles Wochenende, eine schöne San Juan Party mit Kuchen und Champagner und Cava und allem Möglichen. Yau, agur, halten Sie die Ohren steif. Niemandsland 91.4 FM. Tschüss.